hier denn kein Fenster, das mich widerspiegelt? Bin ich schön oder glaubst du, dass ich zu viel wiege? Bin ich nicht zu mager, bin ich nicht zu dick? Wie sind meine Augen denn im Augenblick? Baba Bella Bella Bella, niemand weiß die Antwort schneller. Baba Bella Bella Bella, wie schön man wirklich ist. Baba Bella Bella Bella, ein jeder kann mit euch dich heller. Baba Bella Bella Bella, weil du ein Püppchen bist. Bin ich nicht zu klein? Bin nur ich alleine, schön hier von uns dreien. Wie sind meine Beine? Finden Sie neun Zehen auch ein bisschen schick? Und mein Name klingt doch wohl wie Musik. Ja, hör mal. Baba Bella Bella Bella. Wer weiß die Antwort schneller? Baba Bella Bella Bella. Als ich, wie schön ich bin. Baba Bella Bella Bella. Kein Spiegel. Glaubst du, dass ich groß bin? Möchtest du ein Foto? Wie ich sitz in einem schicken gelben Auto? Möchte jemand klatschen? Tu es, wer es will. Will mich jemand malen? Ich steh still. Baba Bella Bella Bella. Durch dich wird alles heller. Baba Bella.